Dein lebloser Körper, er hängt von meiner Decke. Deine Hände und die Beine, sie sind beide gekreuzt. Und das Blut, wie es tropft, aus der Wunde von dem Hals. Welch ein grauenhafter Anblick, doch mein eigenes Design. Ich hab mir vorgestellt, abstrakte Kunst zu machen. Wenn Gelegenheit sich bietet, dann wirst du abgeschlachtet. Und in Gedanken hab ich mein Werk schon beendet. Nägel durch die Füße, Stacheldraht um deine Hände. Ihr ganzen Wichser, ihr wollt mich provozieren. Alleine, dass ihr atmet, ist mir schon zu viel. Willst du dein Leben verlieren? Dann melde dich privat. Diese drei Buchstaben verbergen die Gefahr. Ich folter Menschen weiter. Ich folter Menschen weiter. Ich folter Menschen, ganz egal, ob sie am Leben bleiben. Ich folter Menschen weiter. Ich folter Menschen weiter. Ich folter Menschen, ganz egal, ob sie am Leben bleiben. Ich laufe mit dem Kopf meiner Ex durch die Stadt. Und keiner kann es fassen, was hab ich da bloß getan? Alle Augen blicken zu, doch ihre Münder bleiben still. Keiner von den Leuten, der dann auch so enden will. Diese Fotze musste sterben, sie war viel zu frech. Alles, was sie tun sollte, Wohnung putzen von dem Dreck. Was ist daran so schwer? Das frage ich mich echt. Doch ihr vorlautes Mundwerk, ich schneide es ihr weg. Die dumme Nutte hätte das niemals erwartet. Überraschungseffekt, wenn das Messer in der Kehle steckt. Zum Diskutieren bin ich nicht auf dieser Welt. Zeit ist Geld und Geld verschwindet viel zu schnell.